我喜欢旅游，喜欢拿着单反到处拍照，拍美丽的风景，拍家人的笑脸。我会变魔术，女儿说我总能变出一个个袋子，把她旅游时吃的零食果皮统统装下。我还是个篮球运动员，总能把用完的矿泉水瓶准确地投入垃圾箱。你问我是谁？我只是个普通的游客。 每一位游客都是文明的使者，文明出游从你我做起。 歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点，22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月。请欣赏歌剧中的序曲和管弦乐，曲目有比才的《卡门》序曲、罗西尼的《意大利女郎》在阿尔及尔序曲、马斯卡尼《乡村骑士》序曲、维尔蒂《命运的力量》序曲、柏辽兹《浮士德的沉沦》中的《匈牙利进行曲》、约翰施特劳斯《蝙蝠》序曲、柴可夫斯基的《奥涅金》中的《波罗乃兹》舞曲。 Thank you.

歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点，22点播出。 你 mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月， 请欣赏歌剧中的咏叹调，莫扎特的《唐璜》中的《花名册》，普西尼的《艺术家的生涯》中的《冰凉的小手》，罗西尼的《塞维利亚理发师》中《快给大忙人让路》，比才的《卡门》中的《在塞维尔的城墙后面》，威尔第《茶花女》中的《永远的爱情》，普契尼的《图兰朵》中《今夜无人入睡》的。 Cameriere cittadine, a contesse e baronesse, marchesane principesse, i b a n d o n i donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, donne, in Italia, 640, in Lamagna, 231,Cento in Francia, in Turchia, 91, ma in Spagna, in Spagna, son già 1,300, tanta queste contadine, cameriere, cittadine, Non si vita se si vita se sia brutta, se sia bella, se sia bella, brutta, se sia bella. Voi sapete quel che fa, voi sapete, voi sapete quel che fa. Oh! Sorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, tra la la la, col cavaliere, tra la la la la la la la la la la la la la. Che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna. Resto mi dietro, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ma la parrucca, presto la barba, presto mi dietro, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che folla, una bella volta, per carità, per carità.

Thank you. Я люблю nobel Notation. Ascoltiva, scisa maia cicola, o maia viva scisa scola, con salut, se regine nostia, 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。